alle Streit, arrogant und niemals breit. Keine Fehler, immer perfekt, reine Weste, nicht befleckt. Keine Drogen, keinen Feind, keine Sorgen weit und breit. Heile Welt bei dir zu Haus, doch in dir, da will was raus. Kennst du die Sekunden, kurz bevor es knallt? Wie eine Bombe, die pure Gewalt. Voll auf Makro, es gibt kein Zurück. Bis zum Durchbruch, ist es nur ein Stück. Ich schließ mich ein und reiß mich mit. Jetzt oder nie, es geht kein Zurück. Kategorisier, wenn man mit dem Finger auf uns sein. Kategorisier, und ich bin wieder mit dabei. Kategorisier, herzlich willkommen. Deutschland, hast du es vernommen? Immer wieder ist es da, es hat mich in der Hand. Beherrscht meine Gefühle, kontrolliert meinen Verstand. Kaffee ist Balsam für die Seele, fällt mich wie ein Rausch. Versetzt mich in Exil.